Und jetzt kann ich sehen. Sehen Sie? Der mit den Argumenten wird nie den mit der Erfahrung besiegen. Wenn Ihre Kollegen kommen und über Ihre sogenannten Entdeckungen reden, sagen Sie, aber ich weiß, wie ich war, und jetzt bin ich frei. Das ist alles, was Sie sagen müssen. Amen. In Matthäus 2 lesen wir die Geschichte von den Weisen, die nach Jerusalem kommen. Die Weisen fragen, wo ist der neugeborene König der Juden? Als König Herodes das hörte, bekam er Angst. König der Juden? Ich bin der König. Also rief er die obersten Priester und Schriftgelehrten zusammen, Männer, die die Bibel kannten. Diese Männer lebten an seinem Hof und genossen den Luxus des Palastlebens. Er ließ sie, die obersten Priester und Schriftgelehrten, rufen. Und sie kannten sich in der Bibel aus. Er sagte zu ihnen, findet heraus, wo der Messias geboren wird. Warum fragte er das? Weil er das Kind finden und töten wollte. Stimmt's? Und die Priester und Schriftgelehrten wussten das. Wissen Sie, was diese Männer mit ihrem Bibelwissen sagten? Sie sagten, König, es steht übrigens bei Nahum, da steht in Bethlehem. Denn es steht geschrieben, aus dir Bethlehem Ephrata, der kleinsten aller Städte, will ich den Herrscher hervorbringen, der von alters her ist, und er soll über mein Volk Israel herrschen. Sie wussten aus dieser Prophetie, dass er der Messias ist. Sie kannten die Bibel, sie kannten die Stelle, aber sie gebrauchten ihr Bibelwissen gegen Christus. Ist das nicht erstaunlich? Bibelwissen ist nicht genug, wenn sie nicht Jesus lieben. Es geht immer um Jesus. In der Bibel geht es immer um Jesus. Sie ist ein Fotoalbum von ihm. Als Jesus von den Toten auferstand, preist Gott, traf er die beiden Jünger auf der Straße nach Emmaus. Ich sage Ihnen, sie hatten es nicht darauf angelegt, mit irgendwelchen Berühmtheiten herumzuhängen, sondern Jesus kam zu ihnen, nicht sie zu ihm. Noch am gleichen Tag, an dem er von den Toten auferstanden war, kam Jesus zu ihnen. Auf dem Weg von Jerusalem zurück in ihr Dorf redeten sie miteinander und waren sehr traurig. Ist es nicht großartig, dass es Jesus auch im Himmel noch sieht, ob sie traurig oder enttäuscht sind? Sie redeten also miteinander und er fragte, worüber redet ihr? Warum seid ihr traurig? Sie sagten, bist du der Einzige, der noch nichts davon gehört hat? Hast du in einer Höhle gelebt? Das ist so, wie die Juden eben reden. Was ist mit dir los? Hast du in einer Höhle gelebt? So reden die Juden. Ja. Ich mag die Juden. Sie sind ziemlich ruppig, aber wenn sie ihr Freund sind, dann sind sie echte Freunde. Jesus fragte, worüber redet ihr? Und sie sagten, über diesen Mann, Jesus von Nazareth. Wir dachten, er würde Israel befreien. Mit anderen Worten, ihre Perspektive ist immer noch, Jesus sollte. Israel steht im Mittelpunkt, nicht Jesus. Wir dachten, er würde Israel retten, das römische Joch abschütteln und uns befreien. Aber er ist gestorben. Viele waren damals enttäuscht, weil sie dachten, das tausendjährige Reich stehe bevor. Sie verstanden nicht, dass Jesus zuerst kommen musste, um am Kreuz zu sterben und eine viel tiefere Gefangenschaft zu beenden, die Sünde. Bei seinem ersten Kommen starb er für unsere Sünden. Bei seinem zweiten Kommen wird er die Herrschaft aufrichten. Aber sie brachten das durcheinander und dann waren sie enttäuscht. Aber wie hat Jesus sie wieder auf den richtigen Weg gebracht? In der Bibel heißt es, er begann bei Mose, den ersten 5 Büchern des Alten Testaments, 1. Mose bis 5. Mose, und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Das bedeutet also, dass es im ersten Buch Mose Bilder über Jesus gibt. Und ich möchte Ihnen heute den Heiligen Geist in 1. Mose zeigen. Na? Wie finden Sie das? Viele von Ihnen wissen, dass ich viel über Josef predige und wie ich in der Geschichte von Josef die Geschichte von Jesus sehe. Nicht wahr? Was sehen wir in der Geschichte von Josef? Einen Bruder, der abgelehnt wurde. Das wurde Jesus auch. Er kam in sein Eigentum, das Volk Israel, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Er kam in sein Eigentum und seine eigenen Leute, die Juden, nahmen ihn nicht auf. Aber die ihn aufnahmen, denen gab er die Macht, Kinder Gottes zu werden. Josef wurde für 20 Silberstücke verkauft. Jesus wurde für 30 Silberstücke verkauft. Josef wurde von seinen Brüdern verraten. Er endete als Statthalter, der über ganz Ägypten regierte. Amen. Sein Name bedeutet Offenbarer von Geheimnissen, wie Jesus, Offenbarer von Geheimnissen. Und er wurde das Brot des Lebens für die heidnische Welt. Jesus wurde für 2000 Jahre, nachdem Israel ihn abgelehnt hatte, das Brot für die Heiden. Vergessen Sie nicht, dass Jesus Jude ist. Sein eigenes Volk lehnte ihn ab. Und er wurde das Brot des Lebens für die Heiden, für die Ägypter. Wir waren alle Heiden. Heute sind wir keine Heiden mehr, denn in Christus gibt es weder Juden noch Heiden. Wir sind ein neuer Mensch. Aber wir waren Heiden. Der Nutzen ist also für 2000 Jahre auf die Heiden übergegangen. Und als dann Josefs Brüder kamen, um Brot zu holen, erkannten sie ihn nicht. Als Jesus zum ersten Mal kam, erkannten sie ihn nicht, als er im Johnny Depp Make-up zu ihnen kam. So ägyptisch aussehend wie möglich. Die Juden erkennen unseren Jesus oft nicht, weil wir unseren Jesus so ägyptisch aussehen lassen. Verstehen Sie? Sie erkennen ihn nicht. Für sie ist Jesus jemand mit einem Talit, dem Gebetsschal. Das sollten wir nicht vergessen. Als die Brüder zum zweiten Mal kamen, sagte Josef zu ihnen, ich bin Josef. Erinnern Sie sich? Darin steckt etwas. In der Bibel steht, dass er seinen Diener fragte. Wer ist sein Diener? Er hat keinen Namen. Es ist der Heilige Geist. Führe die Männer herein zum Essen. Der Heilige Geist bereitet das Festmahl zu. Der Heilige Geist lädt ein. Führ sie herein. Diesem Diener sagte er später auch, dass er den silbernen Becher in Benjamins Sack legen sollte. Wer ist also dieser Diener? Der Heilige Geist. Aber heute möchte ich mit Ihnen noch über ein weiteres schönes Bild aus 1. Mose sprechen. Jesus selbst hat so gelehrt. Er hat das erklärt, was in den Büchern Mose über ihn geschrieben stand. Das war der Schlüssel, um die beiden Jünger auf dem Weg nach Emmaus von ihren Sorgen zu befreien, von ihrer Enttäuschung, ihrer Niedergeschlagenheit. Das gab ihnen wieder die richtige Perspektive. Preist Gott! Der Schlüssel ist, Jesus in der Bibel zu entdecken. 1. Mose 22, da gibt es eine schöne Geschichte, bestimmt kennen Sie sie schon. Gott sagt zu Abraham, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak. Wissen Sie, ich habe das schon gelehrt, bevor Justin geboren wurde. Aber seit ich Justin habe, haben diese Verse eine neue Bedeutung für mich. Denn jetzt habe ich einen Sohn. Erst war es für mich meine Tochter, aber jetzt habe ich einen Sohn. Einen Sohn, der ein sehr niedlicher Junge ist, ein bezaubernder Junge. Er weiß, wie er mit einem reden muss. Wie, du hast meine Gefühle verletzt. Könnte ich diesen Jungen nehmen und für Menschen, die schlecht sind, auf dem Altar opfern und ihn für ihre Sünden sterben lassen? Niemals. Lieber lasse ich die Menschen sterben. Das ist menschliche Liebe, nicht wahr? So sehr liebt Gott sie und mich. Jesus starb nicht für gute Menschen. In der Bibel steht, als wir noch Sünder waren. Das ist die Liebe von Christus. Als wir noch Sünder waren, starb Christus für uns. Das ist die Liebe Gottes. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist die Liebe Gottes. Gott gab uns seinen Sohn. Gott liebt uns. Jesus liebt uns. Und Paulus schreibt sogar über die Liebe des Geistes. Nicht die Liebe zum, sondern die Liebe des Geistes. Sogar der Heilige Geist liebt uns. Haben Sie gewusst, dass der Heilige Geist in Ihnen Sie liebt? Gott, der Vater, liebt Sie also. Amen. Der Sohn gab sein Leben, denn der Sohn Gottes, der Sie liebt, hat sich für Sie hingegeben. Und auch der Heilige Geist liebt Sie. Gott sagte also zu Abraham, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast. Das ist die erste Stelle in der ganzen Bibel, wo Liebe erwähnt wird. Das Prinzip der Ersterwähnung ist einer der Schlüssel für Bibelauslegung. Wo immer ein Thema zum ersten Mal auftaucht, steckt eine bedeutende Wahrheit. Man muss darauf achten, wo und wie etwas zum ersten Mal auftaucht. Also die erste Erwähnung von Liebe ist die des Vaters für den Sohn. Wir denken immer zuerst an romantische Liebe. In koreanischen Filmen geht es immer um romantische Liebe. Aber besser als alle Stars ist jemand, der sie liebt und sie nie verlässt. Sein Name ist Jesus. Amen. Die erste Liebe ist also nicht die Liebe zwischen Mann und Frau, um die es in allen Liedern der Welt geht, so wichtig diese Liebe auch ist. Gott hat sie geschenkt. Aber zuerst müssen wir wissen, wie sehr der Vater seinen Sohn Jesus liebt. Wenn Sie nicht wissen, wie sehr der Vater den Sohn liebt, dann werden Sie nie wissen, wie sehr Gott Sie liebt, denn Gott hat seinen Sohn für Sie geopfert. Haben Sie das gehört? Wir müssen wissen, wie sehr der Vater den Sohn liebt, denn er hat den Sohn für uns hingegeben. Das zeigt uns, wie geliebt wir sind. Amen. Also Gott sagt, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, und opfere ihn. Wie Sie wissen, brach Abraham dann mit Isaak auf. Sie kamen an einen Ort, wo heute der Tempelberg ist. Für Abraham war das eine dreitägige Reise. Er sagte den Knechten, die sie begleiteten, bleibt hier unten, der Junge und ich wollen auf den Berg steigen und Gott anbeten. Also stiegen sie hinauf und der Junge trug das Holz auf dem Rücken. Jesus trug das Kreuz. Sie gingen bis nach ganz oben und der Junge fragte den Vater, Vater, ich sehe Feuer, ich sehe Holz, aber wo ist das Opfer? Der Schmerz, der durchs Herz des Vaters gestochen sein muss, wie der Vater ihn angesehen haben muss. Ich stelle mir vor, wie Justin mich das fragen würde. Er ist die Art Junge, der so etwas fragen würde. Was würde ich dann sagen? Aus Abrahams Mund kam die Antwort, Gott selbst. Gott wird sich selbst als Lamm hingeben. Häufig verstehen wir das so, Gott selbst wird für ein Lamm sorgen. Aber wörtlich steht da, Gott bietet sich selbst als Lamm an. Also, sie stiegen beide auf den Berg. Dann ergriff Abraham den Jungen und fesselte ihn. Da erkannte der Junge, dass er das Opfer war. Doch bevor Abraham mit dem Messer zustechen konnte, hielt Gott ihn auf. Er rief, Abraham, Abraham! Abraham antwortete, Hineni, hier bin ich. Gott sagte, tu dem Jungen nichts. Jetzt weiß ich, dass du Ehrfurcht vor mir hast. Jetzt weiß ich, dass du mich liebst, dass du mich anbetest. Und dann steht da, dass Abraham sich umschaute und einen Schafsbock entdeckte, ein männliches Schaf, das sich mit den Hörnern in einem Busch verfangen hatte. Soweit ich es von Bauern und Hirten gehört habe, gehen Schafe ziemlich oft verloren. Ohne Hirten gehen sie oft verloren. Und wenn sie sich in einem Gestrüpp verfangen, verfangen sie sich meistens wegen ihrer Wolle. Das ist ein Grund, warum sie geschoren werden. Wenn sie zu schwer wird, bekommen sie Schwierigkeiten und verfangen sich im Gebüsch. Und wenn sie sich verfangen, bekommen sie Kratzer. Das macht das Opfer unvollkommen. Es ist nicht mehr makellos. Aber dieser Schafbock steht für Jesus. Er musste also makellos sein. Können Sie sich den Schafbock vorstellen, wie Abraham ihn herauszog? Okay. Vermutlich musste er ordentlich ziehen, denn Schafböcke sind stark. Dabei blieb bestimmt eine Dornenkrone am Schaf hängen. Habe ich recht? Wenn Sie diese Stelle lesen, dann denken Sie daran. Jesus stand 2000 Jahre nach Abraham vor den Pharisäern und sie sagten, wie kannst du behaupten, du hättest Abraham gesehen? Sie haben ihn nicht verstanden. Jesus sagte nicht, er habe Abraham gesehen, er sagte, Abraham sah mich. Sehen Sie, wer wichtiger ist? Dann sagten sie, du bist noch nicht mal 50 Jahre alt und willst Abraham gesehen haben? Und Jesus sagte, und deswegen hoben sie Steine auf, um ihn zu steinigen. Er sagte, bevor Abraham war, bin ich. Junge, das war zu viel für sie. Sie hoben Steine auf und er ging mitten zwischen ihnen hindurch. Ich liebe diese Szene, ich liebe es. Hollywood kann das nicht nachstellen. In keinem der Filme über Jesus gibt es diese Szene, in der er mitten zwischen ihnen hindurchgeht und sie ihn nicht steinigen können. Das ist Macht. Wissen Sie warum? Weil er nicht sterben kann. Er hat keine Sünde in seinem Betriebssystem. Er starb erst, als er am Kreuz seinen Geist aufgab. Und zu Ihrer Information, alle, die dabei waren, konnten ebenfalls nicht sterben, solange Jesus da war. Und wenn Jesus nicht da ist und jemand stirbt und sie ihn zu Jesus bringen, dann wird er wieder lebendig. Deswegen musste er dort am Kreuz zuerst sterben, bevor die Räuber sterben konnten. Überlegen Sie mal. Als die Soldaten zu Jesus kamen, sahen sie, dass er tot war. Dann brachen sie den anderen beiden die Beine, damit sie schneller starben. Solange er lebte, konnten sie nicht sterben. Das passiert, wenn man in der Gegenwart von Jesus ist. Wissen Sie, was das mit ihnen macht? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Preist Gott. Amen. So. Also, Gott sagte Abraham, dass er selbst das Opfer bringen würde. Und da drehte Abraham sich um und sah das Kreuz. Er sah Jesus am Kreuz. Er hatte eine Vision. Deswegen sagte Jesus, Abraham sah mein Kommen voraus. Auf dem Berg drehte Abraham sich um und sah Jesus am Kreuz. Er erkannte, dass er seinen Sohn nicht opfern musste, weil Gott seinen Sohn opfern würde. Im Grunde sagte er Gott, jetzt weiß ich, dass du mich liebst. Und Gott sagt, jetzt weiß ich, dass du mich liebst, weil du mir deinen Sohn nicht vorenthalten hast, deinen einzigen Sohn. Genauso kann Abraham sagen, jetzt weiß ich, dass du mich liebst, weil du mir deinen Sohn nicht vorenthalten hast, deinen einzigen Sohn. Amen. Genauso bemerkenswert ist das Ende der Geschichte, als Abraham vom Berg herunterkam. Achten Sie darauf, wie akkurat der Heilige Geist ist. In der Bibel steht, dass Abraham wieder vom Berg herabstieg. Isaak wird da nicht erwähnt. Natürlich gingen sie beide wieder herunter, aber nur Abraham wird erwähnt. Warum? Weil Isaak in Gottes Augen so gut wie tot war. Es ist vollbracht, die Sache ist erledigt. Wenn wir für Gott etwas tun wollen, sagt er, erledigt. Also Isaak wird nicht erwähnt. Doch vor Ende des Kapitels wird ein anderer Name erwähnt. Hochinteressant. In diesem Kapitel, in dem es um Jesus und das Kreuz geht, wird vor Kapitelende noch erwähnt, dass Rebekka geboren wurde. Was hat Rebekka damit zu tun? Rebekka war eine Verwandte. Sie war mit Abraham verwandt. Also, was hat sie damit zu tun? Nun, sie wurde später die Frau von Isaak. Der Heilige Geist versteckt all diese Hinweise in der Bibel. Und auf dem Weg nach Emmaus erklärte Jesus sie. Oh, ich liebe das. Ich liebe das. Verstehen Sie? Kapitel 23. Das eben war Kapitel 22, wo Abraham Isaak opfern wollte. Danach kommt Kapitel 23, wo von Sarahs Tod berichtet wird. In diesem Fall ist Sarah kein Sinnbild für Gnade. Hier wird Sarah in ihrer Rolle für Israel dargestellt, als Mutter Israels. Sie ist die Patriarchin. Abraham ist der Patriarch. Sie stirbt und sie ist die einzige Frau in der Bibel, deren Alter, Tod und Begräbnis in der Bibel verzeichnet ist. Das hat einen Zweck. Sie ist hier kein geistliches Sinnbild, sondern verkörpert Israel. Israel starb. Als Jesus am Kreuz starb, wurde Gottes prophetischer Plan für Israel unterbrochen. Und Gott fing sein Werk unter den Heiden an. Es war so, als wäre Israel gestorben. Dann passierte etwas. Jetzt kommt die Geschichte über den Heiligen Geist in 1. Mose 24. Dort wird eine Braut für den geliebten Sohn gesucht. Das ist die Geschichte, in der wir heute leben. Leute, wir kommen hier zum längsten Kapitel in 1. Mose. Wow! Das längste Kapitel in 1. Mose ist 67 Verse lang. Und es dreht sich alles um ein einziges Ereignis. Warum hat der Heilige Geist, als er die Bibel inspirierte, das so im Detail erzählen lassen, sodass es das längste Kapitel in 1. Mose geworden ist? Weil es eine Geschichte ist, die immer noch stattfindet. Darüber, wie der Heilige Geist eine Braut für Christus sucht. Sie und ich, wir sind Teil dieser Braut. Also 1. Mose 24 fängt so an. Und Abraham war alt und recht betagt, und der Herr hatte Abraham gesegnet in allem. Und Abraham sprach zu dem ältesten Knecht seines Hauses, der Verwalter aller seiner Güter war. Der älteste Knecht im Haus, dessen Name hier nicht genannt wird. Wen versinnbildlicht er? Den Heiligen Geist. Der Verwalter aller seiner Güter. Der Heilige Geist verwaltet alles, was Gott hat. Amen. Der Heilige Geist gibt uns beispielsweise Gaben der Heilung, weil er alles verwaltet, was Gott hat. Preis den Herrn. Abraham sagte, leg doch deine Hand unter meine Hüfte. Das war damals so Brauch. Wenn man jemandem die Hand unter die Hüfte legte, zeigte man, dass man schwor. Dass ich dich schwören lasse bei dem Herrn, dem Gott des Himmels und dem Gott der Erde, dass du meinem Sohn keine Frau nimmst von den Töchtern der Kanaaniter, unter denen ich wohne, sondern dass du in mein Vaterland und zu meiner Verwandtschaft ziehst und meinem Sohn Isaak dort eine Frau nimmst. Es ist interessant, dass Abraham, Isaak und Jakob allen wichtig war, dass ihre Kinder Gläubige heiraten würden. Besonders Abraham hatte in dieser Hinsicht eine ganz starke Glaubenskraft. Er war darum besorgt. Isaaks Glaubenskraft war später nicht mehr so stark. Es machte ihn traurig, als sein Sohn Esau eine Ungläubige zur Frau wählte. Bei Jakob nahm die Glaubenskraft in diesem Bereich weiter ab, sodass er sich über die Ehefrauen seiner Söhne gar keine Gedanken mehr machte. Ich befürchte, dass wir heute auch nicht genug besorgt darüber sind. Viele von uns beten überhaupt nicht dafür, wen unsere Kinder heiraten sollen. Aber hier geht es mit Abraham los. Ich werde Ihnen während der Geschichte viele Informationsbrocken geben, okay? Aber das ist nicht die Hauptsache. Die Hauptsache ist, dass Jesus diese Geschichte auf dem Weg nach Emmaus erzählte. Und der Knecht ist ein Sinnbild auf den Heiligen Geist, okay? Jetzt passen Sie auf. Da ließ er die Kamele sich draußen vor der Stadt lagern bei einem Wasserbrunnen. Der Knecht reiste mit 10 Kamelen. Sagen Sie, 10 Kamele. Was meinen Sie, trugen diese 10 Kamele? Viele Waren. Viel Schmuck für die Braut, viel Silber oder Gold. Die Bibel sagt es uns. Viele Kleider, viele Zeichen einer reichen Person. Das alles war auf den 10 Kamelen geladen. Dann kam er an den Brunnen und sagte, O Herr, du Gott meines Herrn Abraham, lass es mir doch heute gelingen und erweise Gnade an meinem Herrn Abraham. Haben wir noch etwas nach diesem Vers? Schauen Sie sich nochmal diesen Vers an. Am Abend, zur Zeit, da die Jungfrauen herauszugehen pflegten, um Wasser zu schöpfen, und er sprach, du Gott meines Herrn Abraham, lass es mir doch heute gelingen und erweise Gnade an meinem Herrn Abraham. Gnade ist Chesed. Schenke mir doch heute Gelingen. In dieser Geschichte wird vieles zum ersten Mal erwähnt. So auch dieses Wort Gelingen, Kara. Sagen Sie Kara. Genau, Kara. Ich erläutere das in meinem Buch Das Gebet des Schutzes. Darin widme ich dem ein ganzes Kapitel. Kara bedeutet, dass etwas zur richtigen Zeit und am richtigen Ort geschieht. Wissen Sie noch, was Ruth zu ihrer Schwiegermutter sagte? Sie suchten Arbeit und es gab nur die niedrigste Aufgabe, die Ähren hinter den Schnittern auflesen. Sie mussten das auflesen, was die Schnitter übrig ließen. Ruth sagte, ich gehe auf das Feld und werde Gnade finden. Schauen wir uns die Geschichte an. Sie sagte, ich werde Gnade finden. Da sprach sie zu ihr, geh hin, meine Tochter. Und so ging sie hin, kam und las Ähren auf dem Feld hinter den Schnittern her. Es traf sich aber, dass jenes Stück Feld dem Boas gehörte. In der Elberfelder Übersetzung steht, sie traf zufällig das Feldstück. Oh nein, glauben Sie, dass es Zufall war? Die Welt redet von Glück. Gottes Kinder sprechen von Fügung. Richtiger Ort zur richtigen Zeit. Erbetene Fügung. Von Gott gelenkte Fügung. Von Gott gewollte Fügung. Die Welt sagt, es sei Glück. Aber was ist Glück? In dem Wort Glück, Luck, steckt der Anfang des Namens Luzifer. L-U-Z. Oder C? First three letters actually. Glück? Nein. No. Gott kann uns zur richtigen Zeit an den richtigen Ort stellen.